Kundgabe 4797. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.12.1949. Rücksichtsloses Vorgehen gegen Irrlehren. Wohl steht euch das Recht zu, in Opposition zu treten, wo Geistesgut vertreten wird, das eurem Wissen widerspricht, so ihr euch getrieben fühlt, für die Wahrheit euch einzusetzen. Den Beweis davon aber habt ihr, die ihr mein Wort selbst vernehmet oder durch meine Diener auf Erden mittelbar von mir empfanget. Der Übel größtes ist die Lüge und der Irrtum, denn sie vergiften die Seele des Menschen. Sie wird gewissermaßen von einer Hülle umschlossen, die keine Lichtstrahlen durchlässt. Und so diese Hülle nicht gewaltsam hinweggezogen wird, versinkt die Seele in Finsternis. Ein solcher Gewaltakt ist das rücksichtslose Vorgehen gegen falsche Lehren, das Aufdecken und Brandmarken dieser durch einen Wahrheitsträger, der also nur ein Werkzeug ist, durch den ich selbst der Seele zu Hilfe komme. Es ist nicht richtig, schweigend einen Irrtum zu dulden, wo er erkannt wird und die Wahrheit ihm entgegengesetzt werden kann. Verständlicherweise aber muss das Wissen, das dem Irrtum entgegengesetzt wird, dem rechten Quell entströmt sein. Also die ewige Wahrheit selbst muss der Urquell dessen sein, was als Wahrheit bezeichnet wird. Dann wird die göttliche Weisheit auch die Überzeugungskraft in sich schließen. Dann muss es einem Wahrheitsträger gelingen, den Irrtum zu verdrängen, so wie der Belehrtwerdende guten Willens ist. Es ist dringend notwendig, dass die Mitmenschen in rechtes Denken geleitet werden, weil jede Stunde auf Erden für die Seele verloren ist, die sie in irrigem Denken verbringt. Denn Helligkeit des Geistes ist ein Zeichen der stattfindenden Erlösung des Menschen. Helligkeit des Geistes bedeutet Kraftzustrom aus mir, also Ausgießen meines Geistes über einen Menschen, der dessen würdig ist. Also muss er sich schon gelöst haben von meinem Gegner. Er muss den Weg betreten haben, der zu mir führt. Dann ist sein Denken recht. Dann erkennt er den Irrtum. Dann steigt er zur Höhe und die Freiwerdung aus der Form ist das von ihm erreichte Ziel. Darum muss als erstes der Irrtum erkannt und verbannt werden. Die Wahrheit muss als mein Anteil bewusst angefordert und von Wahrheitsträgern dem Irrtum entgegengesetzt werden. Und das ist eure Aufgabe, weshalb ihr niemals Rücksicht zu nehmen brauchet auf einen Vertreter irriger Lehren, sondern schonungslos aufdecken müsstet, was nicht mit der ewigen Wahrheit aus mir übereinstimmt. Ihr sollet und könnet stets wieder den Irrtum vorgehen und die Wahrheit vertreten. Nur müsstet ihr selbst von meinem Geist erleuchtet sein. Ihr müsstet die Wahrheit von mir selbst empfangen haben, auf dass ihr überzeugt dafür eintreten könnet, was ihr lehret. Wer überzeugt seine Ansicht vertritt, der wird stets den Sieg davontragen in einem Wortgefecht. Denn mein Wort, das er nun zum Inhalt seiner Lehre macht, spricht für sich selbst und wird niemals seinen Eindruck verfehlen. Und so ermahne ich euch immer wieder, den Kampf zu führen, wider die Lehren, die offensichtlich meinem aus der Höhe zugeleiteten Wort widersprechen. Denn die Wahrheit muss verbreitet werden, sollen die Menschen den rechten Weg zu mir finden, weil nur die Wahrheit zu mir führt, während der Irrtum mich ausschaltet, der ich, die ewige Wahrheit, selbst bin. Amen.